Ja, da rutscht ja noch die nächste Aufnahme mit rein, die, um die es gleich gehen wird. Und zwar, es geht um eine der drei Neuvorstellungen, die Gregory Büttner auf seinem Label Tausendfüßler herausgebracht hat. Bevor ich jetzt nochmal die Webadressen anspreche, der einfache Tipp, auf die Webseite der Klingling-Sendung zu gehen, das sind die Links hinterlegt, um auf die jeweiligen angesprochenen Musiker, Musikerinnen, Label und so weiter zu kommen. Die Webadresse von der Klingling-Sendung ist www.hierunda.de/klingding.html. Ganz einfach also. Und da ist dann eben auch der Link zu dem Tausendfüßler-Label, bei dem die nächsten drei von mir zu besprechenden CDRs rausgekommen sind. Und das sind diese kleinen Teile, diese 3 Zoll CDR, die so circa 21 Minuten Kapazität haben und sind, glaube ich, immer 50 oder 65 Kopien rausgekommen in einem ästhetisch sehr ansprechend gestalteten Cardboard Sleeve, wie es so genannt wird, also einem einfachen Hülle aus Pappe, die aber bedruckt ist mit einer anregenden Gestaltung. Und die erste, die ich jetzt hier besprechen möchte, ist von Adam Esnan. Adam Esnan war letztes Jahr bei Blurred Edges im Rahmen der Stark Bewölkt Veranstaltung aufgetreten und hat da Elektronik gespielt mit zusätzlichen Objekten, die er zum Teil auf die Lautsprecher legt, zum Teil anders involviert in sein musikalisches Tun, in sein elektronisch-musikalisches Tun. Und so ähnlich war das auch bei dieser Aufnahme. Es sind 4 Studien. Jeder nutzt einen Sensor, Verstärkerfeedback und den Deckel einer 35 mm Nitratfilmspule. In dieser Nitratfilmspule soll ein Film, ein Teil von Heinrich dem V. auch bewahrt worden sein, also wahrscheinlich von dem Film. Das wird aber nicht näher erläutert. Ist auch eigentlich für das Klangerlebnis nicht so sehr wichtig. Es sind 4 Tracks drauf, die jeweils FBFC heißen. 1, 2, 3, 4. Der dritte Track ist am längsten mit 10 Minuten. Die anderen sind zwischen 1 Minute 10 und 2 Minuten 59. Insgesamt sind es 18 Minuten 39 Sekunden, die auf der CD eingebrannt sind. Und jetzt 2 kurze Aufnahmen von 2 der Tracks zu hören ist Adam Esnan. We'll be right back. Ja, das war Adam Esnam in zwei Aufnahmen. Adam hat hier ja vier Tracks auf der CD aufgenommen und davon zwei Ausschnitte aus den Track 2 und 4, den kurzen Tracks. Der längere Track kam jetzt nicht vor. Beginn hatten wir schon gehört von der nächsten CD, die ich vorstellen möchte, und zwar von Olaf Hochherz, Rooms to Carry Books Through. Die Bücher haben da eine ganz konkrete und materielle Bedeutung. Sie sind nämlich ein Teil des Instruments, mit dem Olaf Hochherz die Klänge erzeugt. Er legt zwischen die Buchblätter je zu Tonabnehmer, die gleichzeitig aber auch als Lautsprecher benutzt werden können. Und es ist sicher bekannt, wenn in einer, je nachdem wie großen Entfernung, ein Lautsprecher und ein Mikrofon praktisch zusammengeschlossen werden, dass dann Feedbacks gibt. Und um diese Feedbacks nicht zu stark werden zu lassen, sind eben dann die Buchblätter der jeweiligen Bücher, über die man nichts Genaues zumindest bei der CD erfährt, sind diese Buchblätter dazwischen. Und sie verhindern praktisch, dass das Feedback oder dass das Entstehen eines Feedbacks zu einfach wird für diese zwei Mikrofönchen und Lautsprecherchen, die in Form eines piezoelektronischen Bauteils zwischen die Buchblätter gelegt sind. Das Verhalten dieses sehr sensiblen Konstrukts lässt sich eben auch verändern, indem Druck ausgeübt wird auf diese Buchdeckel, und dadurch ist auch eine Variationsbreite zusätzlich zu den Klängen, die eben aus Feedbacks und aus der elektronischen Konstellation, die sich Olaf Hochherz zusammengebaut hat für seine Art, mit diesen beiden Teilen und dem Zusammenhang zu spielen. Das Buch ist also in dem Zusammenhang ein Resonator und ein Filter, und das kann man jetzt auf zwei wieder Ausschnitten von einem längeren Track. Also die ganze CD ist ein langer Track, 21 Minuten, die jetzt gerade erschienen ist bei Tausendfüßler. Und das hören wir jetzt. Olaf Hochherz, der auch vor kurzem, Anfang des Jahres, in der Stark bewölkt Reihe gespielt hat und vor kurzem hier bei FSK, bei den Veranstaltungen, ich glaube von, die hier auch angekündigt werden. Thank you. Bei der letzten Aufnahme, gerade wieder ein kleiner Track, kleiner Zipfel zu hören vom Anfang. Ja, das Programm schaltet sich schon sehr schnell um in den nächsten Track. Geht es um Scherenschnitt in der konkreten Art und Weise, wie Scherenschnitte hergestellt werden, durch das Schneiden von Papier. Das Schneiden von Papier, von Pappe mit Scheren, mit ja, diesen Cuttern und verschiedenen Formen, die man dann benutzt oder die einfach es nahelegen, sobald man sich mit genauen Schnitten und vielleicht dem Schnitt selber in einem Papier oder mit einem Papier sich beschäftigt. Man hört also gleich in dem einen Track von der CD Scherenschnitt von Gregory Büttner verschiedene ja, rangezoomte Schnitt- und Risskanten, die entstehen beim Schneiden und den Akt des Schneidens natürlich hört man hauptsächlich. Die CD hat insgesamt eine Länge von 11 Minuten 44 Sekunden. Und ja, das sind ein bisschen mehr erschienen von, auf jeden Fall ist es auch auf dem Label Tausendfüßler erschienen, den Gregory Büttner ja selbst betreibt. Und nun hören wir da mal rein in den kurzen Ausschnitt. In der letzten Dreiviertelstunde der Klingding-Sendung nun ein, ja, der Versuch eines Features über Brian Eubanks. Der konkrete Anlass, ja, für das Feature ist ein Konzert, das demnächst stattfindet. Ja, demnächst ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber fast ungefähr 4 Wochen am 18. Ist es der 18. oder der 14.? Das muss ich gleich nochmal nachgucken. Am 14.8. in Hamburg in der Hörbar findet wieder ein stark bewölkt Konzert statt. Stark bewölkt ist ja die Konzertreihe des stark bewölkt Quartetts, zu dem auch Gregory Büttner dazugehört, von dem wir gerade die CD Scherenschnitt gehört haben. Und da wird Brian Eubanks auftreten, Musik mit Birgit Ulher zusammen machen und Helge Meyer und Heiner Metzger, der heute am Mikrofon ist und versucht, seine musikalischen Entdeckungen noch rüberzubringen. Also Brian Eubanks ist ein Musiker, der ja schon etwas länger sich in musikalischer, experimenteller Arbeit befasst, und er schreibt selbst auf seiner eigenen Homepage: He works with unstable structures and instruments that incorporate open circuit samplers, radio transmission feedback, digital synthesis, soprano saxophone and other acoustic instruments. He improves, composes music for instruments and electronics and makes sounds installations. Also ein weites Feld. Das Sopransaxophon kommt ab und zu vor, ist aber meistens eingebunden in elektronische Verfremdung oder praktisch als Klangquelle für elektronische Bearbeitung. Am besten hören wir gleich mal rein. Der erste Track, den ich hier vorstellen möchte, hat den Titel Music for Spaceships. Thank you. Cosmos satellite. You will hear it switch on when in the vicinity of Kettering. Cosmos 69, 29th June 1965. Command on is 1 second after 14:02 GMT. die Aufnahme eines Baches in den Catskills. Ein 10-minütiger Loop, den Brian Eubanks aufgenommen hat 2011, ziemlich genau vor 2 Jahren, und mit denen er weiterarbeiten wird dieses Jahr oder weitergearbeitet hat im Juni 2013 während seines Aufenthalts in Berlin, wo er diese 20 Aufnahmen als unabhängige und gleichzeitige Soundquellen bearbeiten möchte, um sie in einem übereinander geschichteten Geräuschfeld zu konstruieren und zu platzieren. Nochmal ein paar Minuten von den Catskills, einem Bachlauf dort. Brian Eubanks arbeitet viel zusammen mit Catherine Lamb ist eine Komponistin, Violine-Spielerin, das ist mir nicht so ganz klar, die eine Reihe von Kompositionen geschrieben hat, in denen es ihr hauptsächlich darum geht, ziemlich nahe an die Klänge zu gehen und sich mit den Tönen und Klängen und den Schattenklängen, wie sie das nennt, auch zu befassen. Hören wir gleich mal eine Aufnahme von ihrem Stück Three Bodies von 2010, gespielt von Eric K.M. Clark, Violine, Erica Duke Kirkpatrick, Violoncello und Phil O'Connor, Bassklarinette. Die nennt sich Three Bodies Moving. 2012 war Brian Eubanks zusammen mit Jason Kahn unterwegs auf einer Tournee in Amerika und dabei spielten beide elektronische Instrumente. Brian Eubanks spielte Computer und ein System von ihm zusammengestellt von Open Circuit Boards und analogen Elektroniken. Und Jason Kahn spielte im Gegensatz zu seinem sonstigen musikalischen Tun diesmal bei der Tournee Analog Synthesizer. Und daraus ist eine CD erschienen, die bei dem Label Copy for Your Records. Daraus jetzt ein Ausschnitt. Jason Kahn, Analog Synthesizer und Brian Eubanks, Electronics. Nur noch mal ein kurzer Ausschnitt aus einer Komposition von Catherine Lamb. Sie spielt in einem Quintett Viola zusammen mit Julia Holter, Stimme, Christine Tavolacci, Flöte, Brian Walsh, Klarinette und Laura Stinberg, Kontrabass. Es ist ein Stück, das den Titel trägt The Field for Agnes, wobei Agnes, damit ist gemeint Agnes Martin, die bildende Künstlerin, die einen ja, minimalistischen Stil von oft fast parallelen Linien und auf ihren großformatigen Bildern entwickelt hat. Und das war eine Anregung für das Stück The Field. Ein kurzer Ausschnitt daraus von 2 Minuten. Ja, nun noch zu der letzten Aufnahme heute von Brian Eubanks. Ein pur elektronisches Stück. Das sind generative Kompositionen in Super Collider. Also das Programm Super Collider bietet eben die Möglichkeit, mit seinen Optionen längere Stücke, elektronische Prozesse zu ja, programmieren, zu komponieren, und davon hat so in den Jahren zwischen 2005 und 2010 Brian Eubanks einige, ich glaube 40 Stücke gemacht, die eine ziemliche Länge haben, von einer Stunde, ein bisschen weniger, ein bisschen mehr öfters, und zu hören ist jetzt gleich eine Nummer, und zwar die Nummer 36 von den Desired Climate Works. So ist der Oberbegriff von dieser Serie von elektronischen Stücken, die er entwickelt hat. Und ja, hören wir rein in Desired Climate Works 36, circa von 2007.